Jupp, möchtest du die? Vielen Dank für die Aufnahme, Bauer Jupp. Das Pad ist schon mal gepostet. Ich gehe jetzt stringent danach vor. Wir könnten allesamt wieder das Protokoll vervollständigen, wenn ihr das möchtet. Ja, ich sehe schon, der Eintrag ist gemeinsam. Moderation, darauf haben wir uns gerade verständigt, werde zunächst einmal ich machen. Danke für das Vertrauen. Die Aufzeichnung, Bauer Jupp. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 0, Organisatorisches. Den kennt, glaube ich, jetzt jeder Pirat, der hier regelmäßig teilnimmt, fast auswendig. Das sind die Leitfragen, anhand derer wir uns durch die Tagesordnung hangeln. Darum gehe ich, wenn es dazu keine Fragen gibt, direkt zu Top Nummer 1 laufende Projekte. Und da fangen wir an mit Frag deinen MDB. Moin. Zum einen gab es in der letzten Woche keine weiteren Antworten, die bei mir angekommen sind. Ich hatte das letzte Mal ja schon erzählt von unserer Podiumsdiskussion hier in Norden und dem SPD-Bundestagsabgeordneten Saathoff, der von mir auch die Fragen bekommen hatte und dann allerdings gesagt hat, er hätte sie nicht bekommen und ich sollte ihm die doch noch mal zur Verfügung stellen. Das habe ich gemacht, wieder über das Kontaktformular auf seiner Bundestagsabgeordneten-Website, was nicht funktioniert hat. Ich bin dann ins Büro und habe dann eine andere E-Mail-Adresse bekommen. Jetzt hat er die Fragen, ist auch bestätigt von der Mitarbeiterin und ich hoffe auf die Antworten in absehbarer Zeit. Insgesamt ist die SPD, habe ich den Eindruck, ja auch sehr zwiegespalten, was die Freihandelsabkommen angeht. Mal schauen, wie er sich da schriftlich äußert. Er hat es aber klar zum Ausdruck gebracht, dass er doch auf jeden Fall die Verhandlungstexte abwarten möchte, um dann zu entscheiden und auch in seiner Entscheidung im Bundestag dann frei sei. Mal schauen. Ja. Gut, und dann haben wir vor einiger Zeit einen Antwortbrief von Michael Grosse-Bohlmer bekommen. Wir hatten da im Kreis ja auch schon den rund geschickt und überlegt, was machen wir damit. Ich hatte dann den Danny angemailt. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist. Und frage nochmal, deswegen habe ich hier auch reingeschrieben, wollen wir den veröffentlichen, der ist ja in sich schon in Anführungsstrichen sehr aussagekräftig und selbsterläuternd aus meiner Sicht. Sollten wir bald einmal klären. Olaf, ich weiß nicht, du erinnerst dich vielleicht auch an das Schreiben von Michael Grosse-Bohlmer. Ich meine, du hättest damals auch, wärst auch im Verteiler gewesen. Mhm. Dani ist im Zuhörerraum. Dani, kannst du sprechen? Kommst du hier hoch, selbstständig oder sollen wir dich ziehen? Danke. Du darfst. Wenn ihr was habt, was veröffentlichungsfähig ist und was wir auch dürfen, go for it. Politische Kommunikation bitte öffentlich. Go, go, go. Also es sei denn, jetzt die neu strukturierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wo ich jetzt nicht so den Einblick hatte, hat da andere Pläne. Aber dann könnte dann vielleicht der Olaf was zu sagen. Also dann müsstest du deine Mails nochmal durchschauen, weil ich hatte das vor einiger Zeit dir gemailt und auch die kurze Kommunikation mit Anita und Guido, Bruno und mir dazu. Schau nochmal, wenn du es denn nicht hast, dann suche ich das nochmal raus. Wen hast du jetzt mit du angesprochen? Den Danny. Gut, Danny ist jetzt wieder im Zuhörerraum. Ja, okay, sonst kann er mir eine Mail machen. Ich sehe da keine Mail von dir. Ich sehe eine Frage einmal von dir, aber ansonsten nichts. Ja, wie gesagt, liegt eine gute Woche zurück. Ich suche es mir raus und mir erzähle dann nochmal. Wahrscheinlich aber erst morgen, weil ich gleich rüber muss in eine andere Sitzung. Deswegen auch die Bitte, Olaf, dass ich ganz kurz zur Energiepolitik dann noch etwas ergänze, sage, weil wir haben zu unserem Orangebuch in der AG Energiepolitik heute eine extra Mumble-Sitzung ab 20 Uhr. Ich würde dann auch gleich rübergehen. Ich glaube, es würde jeder nachvollziehen, dass du das bitte jetzt auch tun darfst. Einen Moment noch. Zur Sicherheit kannst du die Mail auch ans CC an die Online-Redaktion schicken, dann lesen das noch ein paar mehr Leute. Wie ist die E-Mail-Adresse? Habt ihr es gerade per DM geschickt, die Mailingliste? So, ich glaube, ihr kommt Ja, gut, jetzt ich habe es klar, ja? gesehen. Ja. Okay, dann ganz kurz, ja, Energiepolitik über Pfingsten war jetzt nicht viel los. Noch eine Ergänzung zum letzten Mal. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich nächste Woche in Berlin bin. Einmal zu einer Konferenz von der Agora Energiewende, Thema Photovoltaik und dann auch Jahreskonferenz Rates für nachhaltige Entwicklung am 3. Juni in Berlin. Und ich habe jetzt noch am nächsten Tag ein Treffen mit Oxfam Deutschland vereinbart. Oxfam ist eine sehr alte NGO, ist auch Mitglied der Klimaallianz. Und ich bin auch in Kontakt bezüglich der SEPA-Freihandelsverträge. Das sind Freihandelsverträge unter anderem mit westafrikanischen Staaten, die teilweise noch in der Verhandlung sind, teilweise eigentlich schon fast abgeschlossen sind. Vielleicht auch ein Thema, ich hatte das schon mal angesprochen, auch bei der COCO-Konferenz. So, da bin ich dann also auch noch. Gleich der Hinweis, der zweite ist der Dienstag, das heißt, da bin ich abends dann auch nicht erreichbar, weil ich da auch technisch nicht den Zugang habe. Also dann in 14 Tagen wieder. Noch Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann sage ich schon mal Tschüss und verabschiede mich zur AG Energiepolitik. Vielen Dank, Michael. Du wirst ja den Rest dann nachhören können oder im Protokoll nachlesen dürfen. Ja, ciao. Schönen Abend noch. Ciao, tschüss. Wir kommen dann zum nächsten Punkt. Freiheit statt Angst 15, die Demonstrationskette. Wer möchte dazu etwas sagen? Schön. Was geht es um die Demos oder um die Kette oder was ist da los? Ja, offensichtlich ist das hier zumindest geparkt unter dem Top 1 laufende Projekte. Also stelle ich, dass es hier um die Demonstrationskette geht. Okay. Vielleicht jemand aus Hamburg da von der letzten FSA, weil ich hätte nur was zum kommenden Samstag in Frankfurt was zu sagen. Ich bin aus Schleswig-Holstein und bin am Samstag in Hamburg gewesen, wie zahlreiche andere Schleswig-Holsteiner auch. War eine nette Veranstaltung, waren so, ich kann es nicht abschätzen, 500 bis 1000 Menschen. Ja, wir waren sehr laut, die Grünen waren mit dabei, Linke, die jungen Liberalen, neue Liberale. Und ja, wir haben auf jeden Fall eine Menge Aufmerksamkeit erregt und es war eine gute Veranstaltung. Patrick Breyer hat gesprochen, dann der jemand von Digital Courage, der Andreas Gerhold aus Hamburg. Und ja, es war gut. Alex, noch Ergänzungen? Nee, keine Ergänzung, nur ein Hinweis, dass jetzt am Samstag bei uns in Frankfurt die Freiheit statt Angst, Freiheit statt mit Sicherheit Demonstration stattfindet. Ich hoffe, dass wir in die Nähe der Zahl kommen wie in Hamburg. Ich hoffe, dass wir auch schönes Wetter haben. Ich hoffe auch, dass viele kommen werden. Das Bündnis ist ja nicht so groß gemischt wie in Hamburg. Gibt verschiedene Gründe dafür. Aber zumindest spricht habe ich durchsetzen können, dass unser Christus an zweiter Stelle spricht vor anderen Leuten. Ja, und wir zahlen fast die Hälfte der Veranstaltung. Und von mir der Hinweis, ich habe vorhin eine E-Mail bekommen. Am 10. Oktober ist die Freiheit statt Angst Demo in München auf dem Odeonsplatz. Also dies dann unter dem Motto Demonstration gegen Überwachung. Ich hätte noch eine Frage gerade an den Alex. Berichterstattung, Berichterstattung, Berichterstattung. Möglichst aktuell, möglichst die Reden. Habt ihr das alles unter Kontrolle, hoffe ich. Weil aus Hamburg haben wir halt ziemlich wenig mitbekommen auf Bundesebene. Wie meinst du das jetzt? Also Berichterstattung über die normalen Kanäle oder Am besten über die Bundeskanäle, dass wir da Bilder haben, dass, wenn auch nur mit dem Handy aufgenommen, ein Video von einer Rede zu bekommen ist, solche Dinge. Damit wir halt Items haben, damit Leute wissen, dass da was passiert. Nicht nur die Leute, die da auf der Demo sind. Genau. Ich wollte den Bundesaccount nutzen am Samstag und jedenfalls haben wir jemanden, der filmt. Ansonsten filme ich mit dem Handykamera die Rede von Christos. Ja. Dankeschön. Da kann ich auch noch was sagen. Es gab zahlreiche Fotografen auf der Freiheit statt Angst Demo in Hamburg und die Bilder sind alle in der Bilderdatenbank von Hamburg, glaube ich, hochgeladen worden. Viele kursierten dann auch in den sozialen Netzwerken. Und sowohl die Flaschenpost hat einen Artikel rausgebracht. Wir haben natürlich neben Hamburg auch eine Pressemitteilung rausgebracht. Also wir haben das eigentlich schon ganz gut breitgetreten, denke ich. Gut, dann könnten wir, falls es keinen weiteren Redebedarf gibt, zum nächsten Punkt übergehen. Freiheitsserver. Wer möchte sich dazu äußern? Das ist niemand. Dann kommen wir jetzt zu Top 2 politische Berichte. Also Berichte der PolGFs. Wir starten mit dem Bund. Christos ist wie gesagt entschuldigt. Ich sehe hier weder im Zuhörerraum noch unter uns den Bernd. Möchte jemand für den Bund etwas beitragen? Bernd hat einen kommunalen Termin heute Abend. Der kommt nicht. Moment. Ich hätte noch eine Frage an alle PolGFs, bevor die jetzt ihre Berichte machen. Kam die Mail mit der Einladung in die Bilddatenbank an, wo wir gerade bei dem Thema Bilder waren? Das wäre so eine Frage, wenn die PolGFs, die da sind, das mal beantworten können, ob die ja jemanden haben und ob das jetzt klappt in ihren Berichten. Das wäre ich sehr dankbar für. Also in Schleswig-Holstein ist das angekommen. Niedersachsen bestätigt auch den Eingang, hat aber noch niemanden bestimmt. Saarland weiß von nichts. NRW hat auch nichts bekommen oder weiß von nichts. RLP hat bekommen, aber auch noch nicht ganz komplett bearbeitet. Hessen hat bekommen, weiß davon, muss sich noch drum kümmern. Aber ich glaube, ich bin da schon eingetragen, zwecks Social Media. Aber ich muss da mal nachfragen. Aber ich bin im Kontakt mit Boris. Bayern hat bekommen, muss sich auch noch darum kümmern. Also müssten wir nochmal schauen mit den Landesverbänden, die noch gar kein Anschreiben bekommen haben. Also bei uns Saarländern wäre es halt schön, wenn ihr einfach ganz normal an unsere Vorstandsliste schickt. Dann gucken wir einen raus, der das halt macht. Brauchst du die Adresse? Ja, dann gib mir mal eine Adresse, die funktioniert. Das wäre, glaube ich, dann ganz praktisch. Aber ich schick's dir als DM, einen kleinen Moment. Ich könnte dir auch einfach die Infos geben aus der Mail. Danny, schick doch noch eine Mail einmal kurz. Ist, glaube ich, sinnvoller, dann könnt ihr das auch intern besprechen. Gut, ich glaube, das läuft. Am besten auch im Hintergrund weiter. Wir sind also jetzt bei Top 2. PolGF-Berichte, wie gerade schon erwähnt. Christos und Bernd sind heute entschuldigt. Dann würde ich, wenn niemand sonst für den Bund das Wort ergreifen möchte, jetzt zu Baden-Württemberg kommen. Wer berichtet für Baden-Württemberg, bitte? Gut, da ist niemand da, tut wohl Dinge. Dann sind wir als nächstes bei Bayern. Für die letzte Woche gibt es Folgendes zu berichten. Wir hatten eine Klausurtagung, eine Pfingsttagung, zweitägig in München. Da ging es um Orga-Fu, viel Kleinkram, auch in Bezug auf den Landesparteitag, den wir demnächst haben werden. Wir haben unter anderem über die politische Strategie bis 2017 gesprochen. Wir haben geprüft, wir sind in uns gegangen, wer kandidieren möchte, wer vielleicht nicht mehr kandidiert, wie die Übergaben gehen können, dass wir das alles sauber vorbereiten. Wir haben über die Pressearbeit gesprochen und über das Social Media Management. Zudem haben wir uns damit befasst, dass wir, wenn nicht sonst Anträge kommen mit einem prägenden Charakter, wir selbst auch Leitanträge stellen und dies dann wohl machen für Bildung, digitale Gesellschaft, Informationsfreiheitssatzung und Verkehrspolitik. Als nächstes laufen ja noch Vorbereitungen. Da sind wir involviert. Manches ist angelaufen, manches ist im Lauf begriffen. Zum Beispiel das Volksbegehren für eine unabhängige Justiz in Bayern. Es plätschert im Moment dahin. Wenn Infostände gemacht werden, dann halten wir die Piraten an, die Ausdrucke zu nutzen und weiter für dieses Volksbegehren zu werben. Die Marina Kassel ist in Vorbereitung. Wir werden größtenteils als Landesvorstand daran teilnehmen. Der Bundesparteitag in Würzburg, die Organisation ist jetzt angelaufen. Wir werden ja einen netzpolitischen Kongress haben. Da laufen derzeit die Mumble-Sitzungen, also die Vorbereitungen inhaltlicher Art. Und der Landesparteitag, wie gerade schon angesprochen, in Ismaning Mitte September, da ist die Organisation ebenfalls angelaufen. Wir haben ein paar Teilnahmen, die wir in den kommenden Tagen vorbereitet haben. Zum einen ist es ein Vortragsabend in Rosenheim zur Bezirkspolitik der Piratenpartei. Das ist mit der Bezirksrätin Dr. Gabriela Berg. Sie wird aus Oberbayern kommend etwas eben zur Bezirkspolitik der Piratenpartei sagen. Wir bereiten auch die Teilnahme vor. Es ist eine freie Teilnahme an der G7-Demo am 4.6. Dann haben wir schon im weiten Vorgriff am 27.6. unsere Teilnahme gesichert auf einer Tagung von Bündnis 90 Die Grünen im Landtag von München. Da geht es um Leben und Lernen im digitalen Zeitalter, also eigentlich Bildungspolitik vor dem Hintergrund der digitalen Revolution. Da werden Astrid Semm, also 2V Bayern und ich teilnehmen. Wir haben gerade schon von der Freiheit statt Angst-Demo gesprochen. Die ist in Vorbereitung. Wie der Landesvorstand dann aussehen wird, können wir noch nicht sagen. Aber wir sehen es als wichtig an, dass die Piraten dabei sind. Wenn es dazu Fragen gibt, einfach stellen, bitte. Gleiche Frage wie an den Alex. Berichterstattung für eure Demo-Teilnahme ist gesichert. Und am besten auch Leute, die direkt in diese Bundesgruppe Bilder reinposten. Wenn ihr da Blogbeiträge vorher und auch danach gerne machen würdet, wäre das sehr, sehr, sehr gut. Ja, wir versuchen es. Ich weiß konkret, dass also schon Piraten aus dem südöstlichen Bayern vorhaben, über Bayern-Tickets und so zu den Demos zu fahren. Ich werde Ihnen nochmal sagen, dass es hoch erwünscht ist, dass Sie auch Beiträge liefern, also nicht nur textliche Art, sondern eben auch Fotos. Gibt es weitere Fragen? Anmerkungen, Kritik, was auch immer? Sonst gehen wir über zum nächsten PolGF, das ist Berlin. Ist Gregor da? Offensichtlich tut er Dinge. Brandenburg, Lutz, auch hier höre ich niemanden. Dann die Frage an Bremen, Christian oder Vertretung? Ebenfalls nicht. Hamburg, gibt es jemanden, der für Hamburg eine Stellungnahme abgeben kann, wie die Dinge so laufen? Gut, alle beschäftigt. Hessen, Alex. Ja, guten Abend, nach längerem mal wieder. Heute mal kein Bündnistreffen. Ja, Samstag ist Freiheit statt Angst. Freiheit stirbt mit Sicherheit. Die Bewerbung davon läuft nicht so optimal bei allen möglichen Faktoren. Ich bin froh, wenn die FSA auch in Frankfurt vorbei ist, weil wir dann durch dieses Bündnis neue Bündnisse eingehen werden mit besseren Partnern, besserer Organisationsstruktur. Trotzdem herzliche Einladung am 30. Mai zu uns nach Frankfurt zu kommen. Die Bahn streikt nicht, alles in Ordnung. So, alles weitere habe ich eigentlich im Pad eingetragen. Wir brauchen dringend noch Leute für unser Programmreset, Landesparteitag Ende Juni. Verpflegung und Hotelkosten oder Gesamtkosten werden vom Landesverband Hessen bezahlt. Falls sich jemand bei uns bewerben möchte, ist sehr herzlich eingeladen dazu. Dann hat sich die ganzen Pegida-Gedöns in Hessen so fast alles erledigt, weil sie alle pleite sind. Das ist nicht schlecht. Problem ist, am 20. Juni bereiten sie vom Widerstand West-Ost so eine Riesendemo mit 1000 Nazis. Nur Nazis, das wird nicht sehr angenehm werden. Mal schauen, was läuft. Der Sascha Brandhoff hat die Nie wieder VDS-Aktion gestartet, nie wieder VDS.de. Es gab positives oder auch negatives Feedback bezüglich der Einheitsgesetzgeschichten, wo wir einfach die SPD-Kandidaten angefragt haben, was sie gemacht haben. Ich habe dann die SPD-Kandidatin am Samstag in Frankfurt getroffen. Die kam extra zu unserem Piraten-Infostand, um mit uns zu sprechen, uns kennenzulernen. Nebenbei, wir sind nicht weg vom Fenster. Also dieses, die Piratenpartei ist tot, ist nicht, ist nur bei einigen in den Köpfen. Also eben nicht bei anderen, erst recht nicht bei der SPD. Die fürchten uns noch, auch wenn sie es nicht so zugeben wollen. Dann noch ganz kurz, richtig, wir werden uns wahrscheinlich einen großen Stückzahl von diesen Ahoi-Brause mit Piratenlogo beschaffen. Bisher sind wir nur als einziger LV interessiert daran. Wir werden aber vielleicht 20.000 Stück für 2.000 Euro oder 1.500 Euro, je nachdem, bestellen. Und ich würde allen Leuten, allen Polgäst und LVs nochmal die Mail von Melanie Langer ans Herz legen. Es gibt einige LVs, die auch Wahlkampf haben, ne? Nicht nur Kommunalwahlkampf wie wir in Hessen, sondern auch Landeswahlkämpfe. Diese Ahoi-Brausen sind total geil, nicht nur für CSDs, nicht nur für Partys, sondern ideal für Infostände. Gebt euch einen Ruck, um mit an der Bestellung teilzunehmen, damit es auch ein P-Shop ist, damit wir Geld wieder reinbekommen, auch im Bund. So, alles weitere dann sonst was bei uns erfragbar. Ich muss noch reinkommen wieder, wir haben viel, viel Vorstandsflug, leider. Ja, vielen Dank, Alex. Ich darf auch an dieser Stelle, selbst wenn ich nur Moderation betreiben würde, eine Anmerkung platzieren. Wir haben vom Landesvorstand zuletzt eine Rhetorikschulung gehabt. Und da ist klar geworden, dass im Vorfeld ja wir als Landesvorstand, zumindest zwei Landesvorstandsmitglieder, auch Veranstaltungen anderer Parteien besucht haben, die das über ihre Stiftungen machen können, also Rhetorikkurse und dergleichen mehr, Schulungen eben. Interessanterweise haben wir den Eindruck gewonnen, dass bei den anderen Parteien dieses die Piratenpartei ist doof überhaupt nicht vorhanden ist. Immer wieder die Rückkopplung, auch jetzt auf der Klausurtagung wurde das klar, mit den Piraten wird noch gerechnet. Dass also die Piraten tot sind, das ist zum Teil ja nachvollziehbar, ein Argument von Leuten, die auch inzwischen ausgetreten sind. Aber auf der anderen Seite ist eben die Außenwirkung und die Sichtweise derjenigen, die immer wieder auch als Partei, als Konkurrenten wahrgenommen werden können von uns Piraten, eine völlig andere. Das mal hier nur in die Runde gesagt. Gibt es eigentlich zu Alexens Ausführungen Fragen, Anmerkungen, Kritikpunkte oder Ergänzungen? Alex, mit der Ahoi-Brause-Beschaffung von die Mail von Melanie, wir hatten da auch drauf geantwortet. Das ging eigentlich damals darum, dass es mit einem CSD-Logo gemacht werden sollte. Und wir haben geschrieben, wenn es ein normales Piratenlogo gibt, würden wir uns beteiligen, weil in RLP keine so großen CSD-Veranstaltungen sind, dass sich dafür uns eine große Menge lohnt. Ah, okay. Weil wichtig ist, zu wissen, die Melanie hat nochmal geschrieben und vermerkt, dass es kein Querratenlogo draufkommt, sondern das normale Piratensignal, weil es zu wenig Rückmeldungen bezüglich CSD-Ahoi-Brause gab. Insofern kommt da wieder so ein Piratenlogo drauf, allgemeingültig. Dann melde ich mich bei Melanie. Okay. Also bei uns ist die Mail auch angekommen und wir haben allerdings im Vorstand noch nicht darüber gesprochen. Finanziell sieht es bei uns auch nicht ganz so gut aus und ich werde es morgen auf der Vorstandssitzung auf jeden Fall nochmal ansprechen. Ich habe zu dieser Ahoi-Brause eine Nachfrage. Ist das diese offizielle Ahoi-Brause oder ist das Marke Eigenprodukt? Ich frage vor dem Hintergrund des Urheberrechtsschutzes. Oder anders gesagt, des Markenschutzes. Ich glaube, das ist diese Ahoi-Brause und darüber wird das Piratenlogo irgendwo in so einem, irgendwo auf dem Logo-Päckchen kommt ein Piratenlogo drauf. Mit der Ahoi-Brause ist es so, ab einer bestimmten Menge kannst du da auch dein eigenes Logo draufdrucken lassen. Und das ist der Hintergrund, warum man das machen will über den P-Shop. Ich habe mit der Manuel ja auch schon mal drüber gesprochen. Das Problem ist nicht da, was du siehst, Olaf. Das wird über den gleichen Hersteller gemacht, der auch die Original-Ahoi-Brause macht. Und damit ist das in trockenen Tüchern. Wunderbar. Danke für den Hinweis. Und so haben wir es wenigstens auch auf dieser Aufzeichnung. Danke. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich jetzt zu Mecklenburg-Vorpommern wechseln. Hannes, bist du da? oder irgendjemand, der für den Landesvorstand Mecklenburg-Vorpommern etwas zum Besten geben möchte? Das nicht unbedingt, aber ist dir aufgefallen, dass in Brandenburg eine ganze Menge dazugekommen ist? Vielleicht ist doch jemand da. Dann schlage ich vor, dass wir zurückspringen. Brandenburg, können wir da jetzt noch ein Statement bekommen oder zwei oder drei? Sonst lese ich einfach mal vor, was inzwischen eingetragen worden ist. Spiegelstrich 1, Stadtverband Potsdam verklagt Landesverband Brandenburg. Zweitens, Stadtverband Potsdam hat ein neues Telefon ohne Nummer und ein neues Büro ohne Stühle. Drittens, BDSB der Herzen sponsert 500 Euro für LPT-Plakatwerbung. Viertens, Grillen der LAFO-Kandidaten im Stadtverband Potsdam am 10.06. Noch ist unklar, ob es wieder einen fleischigen Grill und einen veganen Konkurrenzgrill geben wird. Und das letzte, Traummann stellt traumatische Anträge zum kommenden LPT. Okay. Gut, wenn es dazu keine weiteren Einlassungen gibt, dann würde ich, nachdem auch Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich Dinge tut, zu Niedersachsen kommen. Thomas. Ja, dann versuche ich mal mein Glück. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen. Wir hatten an Pfingsten unseren CSD, von daher auch keine Ahoi-Brause vorher, weil es halt hieß, dass die so kurzfristig nicht mehr beschafft werden könnte. Fürs nächste Jahr zu den Kommunalwahlen überlegen wir dann. Ich selber bin auf die Idee gekommen, weil wir im September dann eine Landesmitgliederversammlung haben werden, wo wir in die Vorbereitung des Landtagswahlprogramms 2018 gehen, ob man nicht vielleicht gleich mal ein Regierungsprogramm auflegen sollte, sozusagen, um zu zeigen, dass man das Programm, was man aufstellt, nicht nur für die Wahl aufstellt, sondern auch für die Zeit danach. Ansonsten ein kleiner Hinweis, weil das ja heute hier so üblich ist. Wir haben eine Mail bekommen unter dem Titel EGK und der NSA-BND-Verrat. Und ich hatte mich da dann mit dem Bundesthemenbeauftragten Wolf-Dietrich Trenner für den Bereich Gesundheit in Verbindung gesetzt. Der meinte, das sei in der Bundesgeschäftsstelle auch angekommen und wird von dort aus beantwortet. Also wer die auch bekommen hat, muss es nicht selber tun. Ansonsten Niedersachsen nichts Neues. Gibt es weitere Einlassungen zu Niedersachsen? Danke, Thomas. Dann kommen wir zu Nordrhein-Westfalen. Manfred? Moin, moin. Schön, so viele gute Sachen zu hören. Hallo. Ich lese jetzt wie gehabt von oben nach unten vor, lasse aber die Punkte zur Impulsveranstaltung, die Einzelpunkte beim Lesen, weg. Am 21.05. waren einige Piraten zu einer Demo mit dem Thema Netzneutralität vor der Hauptversammlung der Telekom in Köln. Die Aktion ist grundsätzlich gelungen gewesen, allerdings sind wir ein bisschen plattgedrückt worden von 30 bis 50 Gewerkschaftsdemonstranten, die die Ausbildungspolitik der Telekom da auch mit einer Demo kritisiert haben. Also wir sind zahlenmäßig etwas untergegangen, sind aber gut gesehen worden. Am 22. bis 25. Mai war in Düsseldorf Christopher Street Day, den wir auch maßgeblich mitbestritten haben. Dann gab es den March Against Monsanto in Düsseldorf, an dem die Düsseldorfer vornehmlich Piraten teilgenommen haben. Jeweils die Links könnt ihr gerne nutzen, um weitere Informationen zu bekommen. Am 23.05. zeitgleich gab es in Dortmund die Impulsveranstaltung Ökonomie der Zukunft, Zukunft der Ökonomie. Da gab es 5 qualitativ sehr hochwertige, wie ich finde, Beiträge von den unten dann weiter aufgeführten Vortragenden mit den jeweiligen Themen. Die Veranstaltung wollen wir jetzt zu einer Serie von Veranstaltungen umbauen, weil das Format und die Inhalte gut waren. Dann haben wir das kommunale Vernetzungstreffen am 6.6. im Unperfekthaus im Essen. Das ist dann das 5. der Reihe von kommunalen Vernetzungstreffen. Auch eine interessante Geschichte, weil wir da den Landtag, also die Fraktion des Landtages mit den kommunalen Mandatsträgern und sachkundigen Bürgern und natürlich auch aktiven Piraten ohne Mandat vernetzen. Am 13. Juni wird es die FSA in Düsseldorf geben. Das machen die Düsseldorfer Piraten, aber da werden sicherlich aus ganz NRW auch weitere Piraten vor Ort sein und kräftig mitmachen. Ja, die Marina Kassel kommt. Wir werden zu siebt aus NRW kommen. Wir haben 7 angemeldet. Und was ich spannend finde, in diesem Jahr jähren sich die vielen kommunalen Mandate, die wir erworben haben und natürlich auch entsprechend die dazu bestellten sachkundigen Bürger, die in den Räten, in den Kreistagen und so weiter tätig sind. Das halte ich für eine PM oder einen Block wert, durchaus auch beim Bund. Das stelle ich jetzt hier mal in Frage. Damit wäre ich fertig. Das hört sich sehr gut an. Ich glaube, da werden sicherlich die Ohren gespitzt werden und wir sind immer dankbar für solche Einlassungen, also solche Jahrestage, zum Beispiel ein Jahres-, zwei Jahres-, Fazite der Mandatsträger. Gibt es zu diesen Ausführungen jetzt weitere Erklärungen, Einlassungen, Fragen? Gibt es die Impulsvorträge von der Ökonomie der Zukunft irgendwo im Netz? Ist mir bislang nicht bekannt, außer dass es auf den Seiten der NRW-Piraten Interviews gibt mit Joachim Paul und anderen zu dem Thema, die aber im Vorfeld schon erstellt wurden. Und dann gibt es ein Interview mit Toso, welches an dem Tag erstellt wurde. Die Video-Interviews könnt ihr über die NRW, also die Piratenpartei-NRW-Seite finden. Ich habe Joachim schon angesprochen, dass ich da gerne auch etwas Verwertbares sehen würde, damit wir alle daran partizipieren können. Ich habe aber noch keine Antwort. Ich gehe davon aus, es wird zumindest ein Fazit dazu geben. Danke. Ich habe aufgenommen irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, aber... Du bist nicht mehr zu hören. Hat man eben schon mich verstanden oder bin ich zu schnell rausgeflogen? Nur die ersten 5 Worte. Soviel ich weiß, sollen die Vorträge komplett auch online gestellt werden. Ich gucke, ob ich was finde. Danke. Das wäre super hilfreich, danke. Weitere Hinweise? War das nicht im YouTube-Kanal von Piraten NRW? Habe ich die Frage mit Was ist damit richtig verstanden? Nee, ich habe da so ein paar Videos gesehen zu dem Gedöns, aber ich weiß nicht, ob das ist. Ich schaue mal eben selber, macht weiter. Wenn ich was dazu zu sagen habe, suche ich meine Lücke gleich. Soll es können? Manfred, warst du selbst in Dortmund am Samstag? Ja, war ich. Kannst du mal für dich kurz ein Fazit ziehen, was so für dich die Quintessenz war? Nur so 2, 3 Sätze, das fände ich auch ganz interessant, was bei dir so als Rezipierender jetzt zentral so sich... Also die Quintessenz habe ich natürlich vor Ort auch schon abgegeben. Die Quintessenz war tatsächlich die, dass ich zumindest vom letzten Vortrag tatsächlich geflasht war und insofern die Begrifflichkeit Impulsveranstaltung tatsächlich auf mich zumindest zugetroffen hat. Es wurde über die Möglichkeiten, die kommenden Möglichkeiten gesprochen. Es wurde ein Abriss gegeben, was jetzt schon möglich ist in Sachen digitaler Vernetzung, Internet der Dinge und so weiter. Dann wurde der Begriff der Arbeit nochmal wirklich, ich würde fast schon sagen, vollhistorisch beleuchtet, was Arbeit wann dargestellt hat, also zu welchen Zeiten Arbeit wie interpretiert wurde. Sklavenarbeit, Abhängigkeitsarbeit, Lehnarbeit und so weiter. Und der Gold Ammer hat ja auf einer Metaebene eigentlich einen Vortrag gehalten, der, und das hat mich wirklich geflasht, meine Antwort oder mein Beitrag auf sein Ding hin war tatsächlich der, dass mich das so geflasht hat, dass ich das sofort, also dass ich so einen quasi jugendlichen Impuls hatte, ich will das unbedingt angehen und lernen, aber die Befürchtung habe, dass meine Lebenszeit nicht reicht, das zu lernen, was der da kurz angerissen hat. Da ging es darum, dass man die Sachen, dass man eigentlich alles. Also hier ging es natürlich vornehmlich um Digitales und aber auch um Politik für Digitales, dass man die mal aus verschiedenen Blickwinkeln sehen sollte. Und dabei hat er mathematische Blickwinkel dargestellt, also uns mal aus unserer Lernwelt oder Erfahrungswelt herausbewegt in andere Welten. Er hat aber auch Blickwinkel aufgezeigt aus Asien, aus anderen Kulturen. Das war hochspannend und wirklich flashend. Gibt es diesen Vortrag schriftlich oder bei YouTube oder sonst irgendwie, dass man das nochmal, ich meine, wenn es dir so gut gefallen hat, dann ist das vielleicht für andere Leute auch mal hilfreich und mich würde es durchaus interessieren. Ja, das ist ja gerade schon gefragt worden. Ich kann es im Moment nicht sagen. Ich habe den Joachim daraufhin angesprochen, habe aber noch keine Antwort. Von anderer Seite, soeben habe ich gehört, irgendwo gäbe es schon Videos, also die Aufnahmen augenscheinlich online. Ich sagte eben, ich suche mal danach, wenn ich die jetzt während der Sitzung finde, suche ich mir gleich nochmal eine Lücke, um euch das zur Kenntnis zu bringen und paste natürlich die Links hier ins Pad. Wenn nicht, reiche ich das nach. Danke, kaum geht man mal eine Flasche Wasser holen, vergisst man, passt man die Hälfte. Alles gut. Ja, es ist ziemlich interessant hier. Ja, Thomas? Gut, wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, dann leite ich jetzt einfach über zu Rheinland-Pfalz. Jürgen. Schönen guten Abend. Ja, bei uns noch wieder das Übliche, wie beim letzten Mal. Der Landesparteitag ist in anderthalb Wochen, also am 7.6. in Ludwigshafen. Dort suchen wir genau wie die Hessen noch Unterstützung bei Versammlungsämtern. Aber auch sonstige Gäste sind gern gesehen. Ich habe auch auf die umliegenden Mailinglisten der Landesverbände, die Wahlen haben, was geschrieben, weil wir probieren wollen, das ist ein Wahlparteitag, zwischen den Wahlpausen oder in den Wahlpausen Wahldinge zu besprechen, zu diskutieren, vielleicht auch Meinungsbilder einzuholen. Ich habe den Link zu dem Landesparteitag da reingesetzt. Dann haben wir aufgrund der Wahlen schon mehrere Direktkandidaten zum Landtagswahl 2016 gewählt. Gibt natürlich immer weiter mit den Wahlvorbereitungen, zurzeit auch gerade mit dem Blick auf den Parteitag. Zur FSA sind zwei Demos in RLP fest angemeldet. Die erste am 4.7. in Mainz hat auch schon ein Motto, das heißt Überwachung geht gar nicht. Am 26.9. in Koblenz noch nicht, aber bis dahin ist auch noch ein bisschen Zeit. Zum Freifunk kann ich sagen, dass mittlerweile in vielen Regionen die Piraten bei dem Freifunk mitmachen. Die Akzeptanz der Freifunker nimmt gen Norden etwas ab zur Piratenpartei. Das hat irgendwie mit NRW, mit einem Bonner Bereich zu tun, wo mit den Piraten nicht so gerne zusammengearbeitet wird. Geht es weiter in den Süden, wird sehr gerne mit denen zusammengearbeitet. Ansonsten halt jede Menge allgemeinen Orgafu zum Landesparteitag, also respektive Landesmitgliederversammlung. Das war's für diese Woche. Fragen gerne. Ja, eine Frage. Und zwar gerade zu diesem Freifunk. Gibt es da vielleicht graduell eine Verschiebung, vielleicht eine Öffnung hin zu den Piraten, eine gewisse Akzeptanz, die wieder kommt, oder stagniert es auf einem gewissen Level? Ich glaube, es kommt wieder. Ich glaube, auch bei den Freifunkern sind neue Personen oft da. Ich kann auch bei uns in Koblenz vor Ort reden. Wir haben eine recht neue Freifunkgruppe, wo ein, zwei Freifunker, die halt schon lange dabei sind, bei den Piraten immer so ein bisschen Scheu haben. Aber neue Leute, die dazustoßen, akzeptieren die Piraten also sehr gerne. Und weiter weg bei uns um Kirchheim-Bolland, die haben also relativ schnell mit den Piraten eine relativ große Freifunkgruppe aufgebaut. Na, das hört sich doch gut an. Gibt es noch weitere Fragen an den Jürgen? Werde mich um 9 Uhr verabschieden, weil aufgrund des Orgafuß und alles zum Landesparteitag haben wir um 9 Uhr noch eine andere Mannbesetzung. Ja, ist verständlich. Wir kommen also jetzt zum Saarland. Erich. Hallo. Ja, bei uns gibt es ein bisschen was zu vermelden. Wir waren am 23. haben wir auch teilgenommen an der Demo March Against Monsanto und TTIP. Unser erster Vorsitzender konnte dort eine Rede halten, ist wohl alles in allem ganz gut angekommen und wir waren auch insgesamt recht sichtbar. Es gibt ein paar Bilder auf Twitter. Wenn jemand noch mehr Bilder haben will, lässt sich da bestimmt was einrichten. So, kommenden Samstag ist das Barcamp in Homburg, für das ich schon die ganze Zeit Werbung mache. Also das ist jetzt das letzte Mal, wo ich Werbung mache. Den Link dorthin habe ich gepostet. Auch hier, wenn irgendjemand aus Rheinland-Pfalz zum Beispiel Interesse hat, natürlich sehr herzlich willkommen. Für euch ist das ja auch ein Katzensprung. Wir sind ja quasi direkt an der Grenze mit Homburg. Ja, zum Thema Freifunk. Wir waren jetzt die letzte Woche auch mehrere Male sehr ausführlich in der Saarbrücker Zeitung, quasi das Leib- und Magenblatt im Saarland. Unter anderem ein Interview mit dem ersten Vorsitzenden vom Kreisverband Saarlouis, der da sehr aktiv ist. Ein sehr ausführliches Interview und die Saarlouier konnten sogar nochmal einen weiteren Artikel nachschieben. Also zumindest in der Öffentlichkeit werden wir ziemlich massiv auch mit dem Thema Freifunk verbunden. Ich meine, wir haben eine Möglichkeit, uns ein bisschen darzustellen. Das war es jetzt erstmal soweit von meiner Seite. Vielen Dank, Erich. Gibt es dazu Fragen? Nee, aber auch die Bitte zu Freifunk. Blogbeiträge, Blogbeiträge, Blogbeiträge. Berichte. 3 Fotos von dem, was ihr als neues Freifunkprojekt habt. Dazu ein paar Worte. Und wir haben einen Beitrag, der über Social Media und über Google dann verteilt werden kann, wo dann halt Leute, die dann sehen, oh, Piraten machen was mit Freifunk, die dann ins Internet gehen und die Bundeswebseite und dann nichts finden. Das ist halt ein Problem. Und deswegen müssen wir die Sachen auch da darstellen und zeigen, was da gemacht wird. Also bitte, bitte versteckt euer Engagement nicht an alle Landesverbände. Wenn ihr solche Projekte macht, wenn ihr solche Projekte begleitet, bitte, bitte, bitte einfach ein paar Fotos, ein paar Worte an die Online-Redaktion geben. Dann taucht das noch in Google auf und wird schön beworben, was ihr da tut. Ich leite es mal an die beiden weiter, die das bei uns federführend machen. Die liefern bestimmt gern was. Ich gebe das auch mal weiter. Also diese Bitten sind wirklich zu unterstreichen, denn wie heute auch ein weiterer Blogbeitrag zur Bremen und Bremerhavener Wahl gezeigt hat, das Engagement, die Mitteilung darüber, dass man auch in wahlkampffreier Zeit Sachen macht unter dem Motto Piraten wirken, ist unheimlich wichtig, damit man dann wirklich im Wahlkampf auch etwas vorzuweisen hat und schon eine Art Präposition bei den Wählern eingeläutet hat. Also nicht nur im Wahlkampfzeichen auftauchen und Infostände machen, sondern auch zwischendurch Präsenz zeigen. Das hilft tatsächlich. Nun gut, gibt es zum Saarland noch Einlassungen? Ich höre, das ist nicht der Fall, dann gehen wir jetzt zu Sachsen. Ich rufe Sachsen, Florian. Da Sachsen scheinbar auch nicht reagiert, springe ich mal kurz rein, und zwar die Videos zur Ökonomiegeschichte. Die sind noch, die müssen noch geschnitten werden, werden aber auf jeden Fall online gestellt. Sven, du kommst total verzerrt rüber. Ja, aber ich bestätige das, der Joachim hat mir auch gerade geantwortet, die sind noch nicht fertig, die werden kommen, ich werde berichten. Sehr gut, dann gehen wir jetzt einfach zu Sachsen-Anhalt. Ist jemand da für Sachsen-Anhalt? Dann springe ich zu Schleswig-Holstein. Kathi. Ja, hallo nochmal. Wir waren, wie eben schon berichtet, zur Freiheit statt Angst-Demo in Hamburg mit zahlreichen Piraten. Und wie eben schon erzählt, hat es auch wirklich Spaß gemacht. Wetter war super. Und wir haben am kommenden Sonntag unser zweites Kommunalpiratentreffen zusammen mit den Landtagsabgeordneten für dieses Jahr. Und unsere Wahlprogrammkommission hat vorletzten Freitag zum ersten Mal getagt. Es war sehr interessant, sehr spannend. Wir haben die Themen untereinander unter uns aufgeteilt. Ich werde mich mit Inneres, Justiz und Recht beschäftigen müssen, worunter auch Netzpolitik und Bürgerrechte fallen. Das liegt mir ja sehr am Herzen. Und ansonsten ist es bei uns relativ ruhig, beziehungsweise ich bin im Moment beruflich sehr eingespannt und kriege das ein oder andere dann auch nicht so richtig mit. Also es wird noch spannend werden. Ich denke schon. Gibt es zu Schleswig-Holstein Fragen, Anmerkungen? Kann man die Zuteilung der Themen zu den einzelnen Personen in der Wahlprogrammkommission irgendwo abrufen, sodass man gegebenenfalls auch mal, wenn man da irgendwelchen Input hat oder so, dann gezielt jemanden ansprechen kann? Das war bisher gar nicht vorgesehen, aber es ist eine schöne Idee. Ja, ich kümmere mich drum. Danke dir, Kathi. Auf die Idee sind wir, glaube ich, bisher nicht gekommen. Ja, deswegen ist die Teilnahme beim Team PolGF im Bund ganz wichtig. Ich komme zu Thüringen. Da steht jetzt drin, keine besonderen Vorkommnisse. Gibt es über dieses Statement hinaus jemanden, der noch etwas sagen möchte? Ja, ich möchte was zwar sagen, aber mir fällt nichts ein. Also es gibt dort nichts zu berichten aus Thüringen. Dann bleibt es bei dem Statement. Keine besonderen Vorkommnisse. Gut, wir haben damit diesen Tagesordnungspunkt 2 abgearbeitet. Das übergreifende Band ist wieder mal sichtbar geworden, zum Beispiel Freiheit statt Angst Demos. Wir können auch immer wieder aus den Einzelberichten schöpfen als PolGFs. Das tun wir gerne. Wenn es noch Anmerkungen gibt, dann mögen diese jetzt doch hier platziert werden. Gibt es Anmerkungen noch zu Top 2? Ja, eine kurze Frage noch in die Runde. Wer von euch hat beim Mark Nice die Postkarten zur Copyright-Aktion bestellt? Beziehungsweise jemanden beauftragt, das zu tun? Niedersachsen hat bestellt, aber ist noch nichts angekommen, soviel ich weiß. Gut, und nochmal der Aufruf an diejenigen, die es noch nicht gemacht haben. Schreibt dem Marc gerne noch, das kriegen wir noch hin, dass ihr auch welche bekommt. Danke. Ja, ich weiß nicht, worum es ging, aber E-Mail vorstand@piratenpartei-hessen.de. Danke. Ja, vielen Dank für diesen Hinweis. Gut, dann darf ich jetzt zu Top 3 überleiten. Themenbeauftragte, die Berichte. Da steht noch relativ wenig drinnen, aber ich rufe jetzt erstmal für das Urheberrecht und TTIP den Bruno auf. Bruno, bist du da? Kannst du etwas sagen oder vertretungsweise irgendjemand anderer? Es ist niemand zu hören. Dann komme ich zur Sozialpolitik. Gernot, auch er tut Dinge. Gesundheit, Wolf Dietrich, ebenfalls unterwegs bei der Umwelt. Bernd Schreiner ist ja unterwegs, haben wir gerade schon gehört. Energiepolitik haben wir ebenfalls gehört. Michael hat das bereits eingetragen. Damit ist Landwirtschaft an der Reihe. Birgit. Birgit ist unterwegs. Asylpolitik, gibt es dazu Einlassungen, Anmerkungen? Ebenfalls nicht. Kultur und Medien, tut Dinge. Datenschutz, Patrick, nicht im Mumble. NSA-Skandal, Jens, bist du da? Dann gehen wir zu Queer, Michael, offensichtlich alle noch im Pfingsturlaub. Bildung, Forschung und Wissenschaft, Michael Kittlaus. Der Michael ist augenscheinlich nicht anwesend, da ich auch im Tellerrand mit aktiv bin und nichts Konkretes mitbekommen habe, denke ich, dass im Bereich Bildung in der letzten Woche nichts Wesentliches passiert ist. Ich möchte lediglich hinzufügen, dass Rat verhindert ist. Nur einfach dazu. Ja, danke. Freie Netze, Daniel. Nun, dann kommen wir jetzt zu Björn, Außen- und Sicherheitspolitik. Björn, du bist dran. Ja, erstmal guten Tag noch einmal an alle Anwesenden. Heute sind wir, sag ich mal, in voller Breite vertreten. Der Alex Kohler ist auch dabei, als mein Stellvertreter. Es gibt eigentlich zwei relevante Dinge, die man erwähnen könnte, die bei uns derzeit laufen. Also wir haben jetzt auch genetigerweise den Termin, den regelmäßig wiederkehrenden Termin unserer Arbeitsgruppe auf donnerstags verlegt, sodass in der Regel ich auch Zeit habe, dann hier zu sein. Und der Alex zumindest, wenn er halt nicht noch in München dann alle zwei Wochen, glaube ich, mit der anderen Gruppe blockiert ist, kann dann auch, wenn er denn Lust und Zeit hat, auch mindestens jede zweite Woche, soweit ich das sehe, da sein. Und oder. Also demzufolge können wir hier wahrscheinlich regelmäßig berichten, was bei uns so passiert. Was derzeit bei uns bearbeitet wird, das wird am Donnerstag dann offizieller vorgestellt, ist ein innerhalb der AG erstelltes Arbeitspapier zum Thema ISIS, also Islamischer Staat. Also ISIS ist ja schon wieder veraltet. Also zum Thema Islamischer Staat, das habe ich bereits schon mal vorab lesen dürfen. Das ist ziemlich gut. Das, wenn ich das richtig sehe, wird es dann auch ab Donnerstag wahrscheinlich verfügbar sein, dass man das auf unserer Wiki-Seite oder so runterladen und durchlesen kann. Das ist sozusagen eine tatsächlich pirateninterne Studie zu dem Thema. Greift das Ganze halt auch mal auf, wie ist das entstanden, welche Gruppen sind da aktiv, welche Schlagwörter sind da wichtig, welche Aussichten hat das ganze Thema, und es gibt auch so ein bisschen auch ein Denkmal an die Hand, wie man sich eventuell verhalten könnte. Also es ist eine sehr gute Basis zur Meinungsbildung, vor allem zur politischen Meinungsbildung. Das ist das eine, was läuft. Das andere ist vielleicht noch etwas, das hätte ich eigentlich auch letzte Woche schon erwähnen können. Ich war ja privat, also von der Uni eigentlich aus, in New York bis letzte Woche, also bis zum vorletzten Wochenende. Und dort war ich in den Vereinten Nationen und habe da teilgenommen an den Verhandlungen, den Veranstaltungen des NPT Review Conference 2015. Das ist die Nuclear Proliferation Treaty Review Conference. Das heißt, also das findet alle fünf Jahre statt. Da wird dieser NPT-Vertrag, also der Nichtverbreitungs- und Abrüstungsvertrag von Nuklearwaffen, überprüft. im Rahmen dieser Review Conference und es gibt auch ganz viele Veranstaltungen von NGOs, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ich habe da ja, sag ich mal, auch ein größeres persönliches Interesse an nuklearer Abrüstung, deswegen kam da eins zum anderen und das war ganz großartig. Das große Problem, was der NPT ja derzeit hat, ist, dass vor einiger Zeit schon die Arabische Liga, also die Staaten der Arabischen Liga, den teilnehmenden Nationen des NPT die Ansage gemacht haben, wenn Israel niemals öffentlich zugibt, also tatsächlich offiziell erklärt, dass sie Nuklearwaffen haben, werden sie den NPT verlassen. Und dann könnte da noch weiteres folgen. Aber das wäre natürlich für den NPT wäre das wahrscheinlich der Todesstoß. Demzufolge wird da rotieren da gerade die Delegierten, Diplomaten und Botschafter und wer da alles drin ist, um das halt zu verhindern. Tatsächlich konnten schon letztes Jahr schon die Arabische Liga dazu bewegt werden, diese Austrittsprozedur erstmal auf Eis zu legen. So 3 Wochen vor dem Schluss sozusagen. Und jetzt wird halt massiv daran geschraubt, wie halt geklärt werden kann, dass dieser ungewisse Status der nuklearen Bewaffnung Israels, die das ja niemals öffentlich zugegeben haben, dass sie wirklich eine nukleare Bombe haben, obwohl irgendwie jeder davon ausgeht, dass ihm so ist, dass dieser unklare Status halt irgendwie unklar bleibt oder dass zumindest in Einvernehmen mit der Arabischen Liga irgendwie geklärt wird. Das hat auch die Veranstaltung dieses Jahr sehr massiv überstrahlt. Am interessantesten fand ich persönlich allerdings Veranstaltungen der NGOs. Also da gab es Dutzende. Aber einige waren da, sag ich mal, die mir persönlich über den Weg gelaufen sind, die ich auch qualitativ sehr gut fand, die sich mit der Kontrolle oder mit der zu schaffenden Kontrolle der Verbreitungswege von Spaltungsmaterial beschäftigt haben. Da gab es ganz großartige Veranstaltungen. Da müsste man jetzt halt ein bisschen ins Detail gehen, das würde jetzt zu weit gehen. Ich bin im Überlegen, ob ich da irgendwie meine Erkenntnisse vielleicht nochmal in einen Blogbeitrag oder so auf meiner Homepage kippe, dann hat die auch mal wieder was zu tun, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen breiter ausführen kann, was ich da alles so gehört habe. Was ich noch höchst spannend fand, war, wir sind im Rahmen dieser Veranstaltung von der Uni aus auch noch an der Universität Princeton gewesen und haben da zwei Privatvorstellungen bekommen von zwei Dozenten dort. Und der eine ist wohl gerade im Bereich der Urananreicherung ist der ein Fachmann und also auch nicht der unbedeutendste global gesehen. Und der hat uns ein bisschen was verklickert über eine schon ältere Technologie, die jetzt aber gerade erst wieder interessant wird. Und zwar ist es ja derzeit so, und das hat man ja beim Iran-Thema auch gesehen, dass die Urananreicherung vor allem mittels Gaszentrifugen derzeit geschieht. Das kennt man ja das Wort und was da so passiert. Und dass es vor allem versucht wird, diese Gaszentrifugen und deren Verbreitung zu kontrollieren, um halt zu verhindern, dass alle möglichen Staaten Uran anreichern, hochanreichern, um es dann für Atomwaffen zu benutzen. Jetzt ist es wohl so, dass es eine Technik gibt, die nennt sich Silex. Das ist ein lasergestützte Isotopentrennung zur Anreicherung von Uran, die halt massiv billig wäre. Die gibt es zwar irgendwie auch schon seit den 70ern, aber jetzt hat General Electric einen Weg gefunden, das marktgetreu sozusagen anbieten zu können und gedenkt, das jetzt eben auf den internationalen Markt zu werfen. Was vor allem irgendwie dann dazu führen würde, dass wahrscheinlich, wenn das gut läuft, die Gaszentrifugen ersetzt werden und man die Verbreitung von dieser Methode einfach nicht anständig kontrollieren kann, was ein absoluter Albtraum ist für jegliche Variante der Verbreitungskontrolle. Ja, das fand ich hochspannend. Ja, und dann hatten wir noch einen Vortrag zu der Grundausrichtung einer nuklearwaffenfreien Zone im Mittleren Osten, im Nahen Osten. Das war auch hochspannend. Also insgesamt eine hochspannende Reise für mich persönlich, auch mit dem Einblick eben in diese Netzwerke der internationalen Diplomatie, die mich ja privat auch beruflich im höchsten Maße interessiert und die ich gerne vorstoßen wollen würde. Mal gucken, wie erfolgreich das wird. ja, das ist sozusagen ein kurzer Bericht mal zu meinem New York-Ausflug. So, das wäre so das Wichtigste. Ich weiß nicht, Alex, hast du noch nur noch Anmerkungen? Nee, eigentlich nicht. Also das, du hast es schon zusammengefasst. Mir ging es eigentlich nur um dieses Arbeitspapier, das wir vorstellen wollten. Und ansonsten arbeiten wir weiterhin an diversen Veranstaltungen, die wir machen im außenpolitischen, außen- und sicherheitspolitischen Bereich. Für nächstes Jahr zum Beispiel laufen die Vorbereitungen statt, ja, mit kleineren Unterbrechungen wieder auf Hochtouren. Ja, soweit dann, sag ich mal, aus dem Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik bei den Piraten. Vielen Dank, Björn und Alex, für diese doch sehr interessanten Ausführungen. Gibt es dazu Fragen? Ich wage nicht unbedingt, aber eine Bitte an den Phobos, wenn du Dinge schreibst als Beauftragter für Außen- und Sicherheitspolitik, stell sie bitte nicht auf irgendein Blöckchen oder so und gib sie uns an die Online-Redaktion, dass wir sie auf die Bundesseite stellen können. Da wäre ich dir sehr verbunden. Dank dir. Also, das versteht sich natürlich von selbst, dass da, wenn ich etwas in der Art tun würde, man müsste halt natürlich gucken, inwieweit das in dem einen speziellen Fall jetzt auch so für beides interessant wäre. Aber natürlich, klar, das ist mir präsent und das werde ich auch tun. Sollte ich was schreiben, werde ich mich bei den entsprechenden Stellen auch melden, klar. Also dieses Arbeitspapier, das ist, erstreckt sich über ein paar Seiten, also das ist jetzt schon etwas größer. Wenn es darum geht, wenn da Interesse besteht, dann kann man das natürlich auch auf der Bundesseite dann irgendwie entsprechend anbieten. Gibt es weitere Einlassungen dazu? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu dem Slot Informationen. Hat jemand etwas dazu beizutragen, bitte? Ganz kurz. Ich würde ja die Gelegenheit nutzen, um dann mich Richtung Abendessen zu verabschieden. Wiederum, wenn ihr nicht alle böse seid dafür. Wünsche euch allen noch einen ganz schönen Abend und wir hören und sehen uns wahrscheinlich nächste Woche. Auf Wiederhören. Wir sind beim Slot Informationen. Möchte dazu jemand etwas sagen? Also ich sehe den Rudi im Zuschauerraum. Vielleicht kann er ja hochkommen. Ja. Soll ich das mal gleich machen? Den nächsten Punkt, Thomas? Ja, dann kommen wir einfach zum nächsten Punkt. Thomas? Könnt ihr sprechen? Ich ja. Thomas hat scheinbar eine schlechte Leitung. Er hatte mich gebeten, etwas vorzustellen. Und zwar nutze ich, wie viele andere Piraten auch, Twitter in erster Linie als Informationsmedium, also um auf interessante Artikel und auf Blogbeiträge aufmerksam gemacht zu werden. Das sind natürlich sehr viele. Und vor allen Dingen, wenn man eigentlich die Piratensphäre als Twitter auf Twitter sehr groß nimmt, nämlich zum Beispiel auf Basis der Liste von Gernot Köpke. Da sind im Moment 1500 Twitter-Accounts drin und das ist so ziemlich die vollständigste Liste an Piraten-Accounts, die ich kenne. Gliederungs-Accounts sind leider nicht drin. Das, was ich mir geschrieben habe, ist so ein URL-Fetcher, den könnt ihr aufrufen unter dieser rauho.de Twitter-Links-Domain. Da werden einfach für einen gibt ein kleines Skript, das schreibt sich die URLs, die getwittert worden sind oder retweetet worden sind, einmal eine kleine Datenbank, erhöht einen kleinen Zähler für die Relevanz, merkt sich eventuell einen neuen Maximalwert der Relevanz für diese URL und wenn die URL nicht getwittert worden ist, dann sinkt diese Relevanz wieder. Ihr seht in dieser Tabelle, normale Ansicht ist für die letzten 24 Stunden. In der ersten Spalte den ersten Account, der das getwittert hat. Beim ersten Tweet der Ikinos hat diese URL nichts. Wenn er draufklickt, hat als erster Pirat die Süddeutsche getweetet in diesem Fall, also ist er verlinkt. Unten finden sich dann andere Originaltweets. Die URL, jeweils der aktuelle Wert der Relevanz, der Maximalwert und wann das zuletzt getwittert worden ist. Interessant wird es, wenn man selber mal wirklich ein paar Tage offline war im Urlaub, dann hat man das Ganze auch für eine Wochenansicht. Kann also eben mal nachlesen, hey, was war denn laut Twitter diese Woche wichtig? Oder welche Artikel waren laut Twitter diese Woche wichtig? Oder die gleiche Frage auf Monatsbasis, wenn man zum Beispiel einen Newsletter schreibt, da kann man dann halt eben sehen, dass der Verbotsgenerator sowohl jetzt in der letzten Woche nicht, sondern nur im vergangenen Monat. Also in den letzten 4 Wochen war der Verbotsgenerator so auf Twitter das große Highlight. Die Spalten sind sortierbar, könnt da ein bisschen mitspielen. Für mich ist es sinnvoll. Thomas meinte, es könnte für den einen oder anderen von euch auch sinnvoll sein. Deshalb habe ich es kurz vorgestellt. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Und war's dann. Danke. Wer hat Fragen? Ansonsten gibt es hier noch eine Einlassung im Pad von Thomas. Da steht jetzt laut diesem Twitter, haben Piraten in Zaragoza 25% bei den Kommunalwahlen erreicht, habe ich von Alios gelesen. Ja, mehr stand da nicht drin. Ja, das ist wahrscheinlich der Link auf die Pirate Times, wo das drin ist. Ja, und der Link von der auf die Pirate Times, der enthält auch die Ergebnisse im Detail. Gut, und Alex hat gerade noch einen Link gepostet. Wunderbar. Also es gibt offensichtlich keine weiteren Fragen dazu. Gibt es noch Anmerkungen? Ansonsten steht hier eben Koordinatorenkonferenz mit dem Link, Info an alle LVs, das kennen wir schon. Gibt es sonst zu dieser Sitzung noch Fragen an Personen? Das ist scheinbar nicht der Fall. Dann schlage ich vor, dass wir die Sitzung schließen. Es ist 21.17 Uhr nach meiner Rechneruhr und wir sehen oder hören uns besser gesagt dann nächste Woche wieder. Same time, 20 Uhr, kommende Woche Dienstag. Vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für die Berichte und damit kann die Aufnahme auch gestoppt werden. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.